Einer der großen Hits von Deep Purple kam 1970 als Single auf Harvest heraus. Als ich damals im Alter von 10 zum ersten Mal Black Knight hörte, war mir wirklich Angst und Bange. Die Gruppe um Ritchie Blackmore und Ian Gillan definierten Rock auf ihre Art und Weise und keiner wusste, dass das der Vorläufer zu Heavy Metal werden würde.